Adrenalin versus Sorgen. Adrenalin versus Sorgen. Adrenalin versus Sorgen. Adrenalin versus Sorgen. Ich werde alles tun. ich guck immer auf raus und dann links. Und dann, nein. Also komm mal raus und dann rechts und dann links. Du bist auf der Stadt und dann kommst du schnell.